Anneliese, ach Anneliese, warum bist du böse auf mich? Anneliese, ach Anneliese, du weißt doch, ich liebe nur dich. Doch ich kann es gar nicht fassen, dass du mich hast sitzen lassen, wo ich von dem letzten Geld die Blumen hab für dich bestellt. Und weil du nicht bist gekommen, hab ich sie vor Wut genommen, ihre Köpfe abgerissen und dann in den Fluss geschmissen. Anneliese, ach Anneliese, nachher tat es mir wieder leid. Anneliese, ach Anneliese, wann wirst du nun endlich gescheit? Schon 30 Jahre sind vergangen seit jener Zeit, manch graues Haar ausgegangen vor Herzeleid. Ich hab Anneliese bekommen, ach wie war das schön. Anneliese hat mich genommen, wohl nur aus Versehen, so ist das Leben. Und oft auch der liebe Braut, was heiß ersehnt wird, bekommt man am Ende auch. Anneliese lächelt vergnügt, wenn sie noch daran denkt, als sich ihr unsagbar verliebt, dies Lied geschenkt. Warum bist du böse auf mich? Anneliese, ach Anneliese, du weißt doch, ich liebe nur dich. Doch ich kann es gar nicht fassen, dass du mich hast sitzen lassen, wo ich von dem letzten Geld die Blumen hab für dich bestellt. Und weil du nicht bist gekommen, hab ich sie vor Wut genommen, ihre Köpfe abgerissen und dann in den Fluss geschmissen. Anneliese, ach Anneliese, nachher tat es mir wieder leid. Anneliese, ach Anneliese, wann wirst du nun endlich gescheit?